Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 49, Vers 6. Er sagte: Es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Leben, auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Gott segne dieses Wort. Jesus, unser Licht. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament lernen wir mehr über Jesus als unser Licht. Und im Buch Jesaja sind viele verschiedene Prophezeiungen, Vorankündigungen über unseren Herrn Jesus Christus gegeben. Und dies ist eines von denen, ja, dass Jesus kommt als Licht der Welt, als unser Erlöser. Und das ist eben, ja, die sind alle erfüllt worden in und durch Jesus Christus. Und als Licht der Welt erinnern wir uns auch, dass Jesus eben da ist, um die Menschen zu erlösen, Menschen egal, ob sie nun hebräischer oder jüdischer Herkunft sind oder nicht jüdisch, sondern das Licht für alle da sind. Das heißt dann eben hier, wo Gott den Propheten ins Herz spricht, ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Und darauf kommt es an eben, dass wir hier die Prophezeiung haben, aber eben auch das Leid Jesu in anderen Prophezeiungen ausgedrückt wird und dass wir ihm als Christen auch leiden, oft ja, oder verfolgt werden oder bedroht werden. Aber das macht uns Mut zu verstehen, dass es nicht wir persönlich sind, sondern dass es Christus in unseren Herzen ist, dass, wo sich dann auch Menschen von uns abwenden. Das kann auch sein. Und Jesus hilft uns aber zu erinnern, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt, sagt er auch. Und ja, geht nochmal rein eben als Beispiel in die Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 23. Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 23. Und schaut mal, was da passiert, wie Paulus da konfrontiert wird mit Menschen und auch, was er dazu sagen hat über Jesus als unser Licht. Ja, also das sind so ein paar Bibelverse, das macht uns Mut und hilft uns zu verstehen, dass wir nicht allein sind, dass Jesus Christus bei uns ist und das ewige Licht in unseren Herzen ist. Und darauf kommt es an. Ja, also, geht mal rein in Jesaja, Kapitel 49, lest mal durch und ja, da ist noch viel, viel mehr zu entdecken, aber ja, lasst uns nicht ermutigen, manche Verse sind ein bisschen schwieriger, aber ja, geht mal rein und wir lernen dann mehr über die Prophezeiung, die Jesaja macht, viele hunderte Jahre bevor Jesus Christus kommt, ja, bevor die dann in und durch Jesus erfüllt werden. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du das Licht bist, dass du unser Licht bist und dass du uns hilfst zu verstehen, dass egal was passiert, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist und dass uns der Heilige Geist ins Herz spricht und dass du uns den Weg weist, ja, und dass vor allem, dass wir nicht alleine sind. Egal, was die Situation nun sein mag. Und dafür danken wir dir. Auch für all die Prophezeiungen, die du erfüllt hast. Dadurch, dass du gekommen bist als Gott im Fleische. Und für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Was wir niemals tun könnten. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.